Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Newsbeat Casters. Genau, der ersten seit 5 Monaten oder so. Wir sind quasi so im Herbst in den Winterschlaf hinein geschlummert, haben wir uns, und sind jetzt so wie ein Phönix aus der Asche, so wie ein Maiklöckchen, was seinen Kopf aus der Schneedecke bohrt. Ja. Kommt mit uns der Frühling. Kommt mit uns der Frühling und die gute Laune. Ja. Aber natürlich trotzdem alle Beschwerden, falls der Frühling jetzt nicht in voller Blüte kommt, an den Wetterfrosch weiter. An den Wetterfrosch. Und auch falls in regelmäßig unregelmäßigen Abständen die Folgen kommen, Beschwerden auch einfach an den Wetterfrosch. Ja, wir mussten gerade in der letzten Zeit, wie sicher zu merken war, weil keine Folge kam, ein bisschen kapitulieren gegenüber wöchentlichen Produktionen oder ja, also wir wollen jetzt nicht weiter versprechen, dass wir jetzt wieder voll durchstarten und jede Woche eine neue Folge raushauen. Das ist aktuell ein bisschen unrealistisch. Ja. Ja, aber Whisky haben wir trotzdem. Whisky haben wir trotzdem. Nämlich für die nächsten paar Folgen. Ja, unser lieber Olaf, der Sugar Daddy des Newsbuildcasters Podcast quasi, zu finden unter Malzkopf überall. Sollten wir auch mal folgen. Malzkopf, oder? Malzkopf, ja, mit Doppel-P. Der hat uns nämlich ein wunderschönes, leicht unter Druck setzendes Probepaket geschickt. Ja. Und unter anderem war da dabei der Ben Nevis, abgefüllt von Signatory Vintage, 91 in die Fässer gefüllt oder destilliert und 2016 dann abgefüllt. 46% Alkohol und hat Sherry hinten raus noch ein bisschen abbekommen. Oh. So. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch tatsächlich einfach seit unserer letzten Folge keinen Whisky mehr getrunken. Ich habe, glaube ich, an dem Tag, als ich Masterarbeit abgegeben habe, einen Lagavulin getrunken. Oh. Das ist ein schönes, ein symbolträchtiger Anlass, Whisky zu trinken. Das ist jetzt auch schon fast 2 Monate her. Nee, nicht ganz, 1,5. Aber es ist verrückt. Ach, die Zeit rennt, gell? Die Zeit rennt. Ja, ich würde sagen, wir riechen mal rein. Mhm. Wir haben ja auch was mit 46%, ist ja erstmal zum Anfang ganz angenehm. Ich muss gerade so ein bisschen an so roten Apfel denken. So sehr reifen roten Apfel. Stimmt. Ich finde auch ein ganz klein bisschen Pflaume. Pflaume ist gut, ja. Aber nicht unbedingt so eingelegt. Also tatsächlich eher so, noch ein bisschen frischer fast. Also ja, aber so ich wie. Ich finde auch noch sowas Gebackenes. Also vielleicht irgendwie so ein bisschen Bratapfel-Style dann. Mhm. Aber ohne Zimt. Nur der Apfel. Vielleicht auch so ein bisschen sowas Marzipaniges oder so. Also so ein bisschen sowas Nussiges, Gebackenes. Ja, ja, ja. So mit Mandeln. Also Marzipan, der Mandel. Ja. Nicht schlecht. Marzipan ist schon auch gut geil. Tatsächlich, ja. Ja. Aber hast du mal in Marzipan, ich habe mal für irgendein Rezept in Marzipan-Rohmasse noch Puderzucker eingeknetet. Das ist aber auch ein bisschen übertrieben. Also, weil das ja. War eine sehr dünne Schicht im Rezept, von daher ging das, aber das schlimmste Küchenaufgabe, die ich in meinem Leben übernommen habe. Nee, ich habe nur mal gern immer so, an Weihnachten gibt es doch diese einfach so Marzipanstangen mit so ein bisschen Schoko. Ja, ja. So dunkler. Die esse ich einfach, also einfach so. Also einfach so. Komplett. Hast du gegessen? Hab jetzt ich. Ja nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Weihnachten vorbei. So, ja, ich würde sagen, wir probieren mal, oder? Ja. Der ist gut lecker. Der ist richtig fein. Mhm. Am Anfang, finde ich, hast du die Frucht von dem Sherry-Fass noch relativ deutlich, aber der wird irgendwann sehr cremig und sehr karamellig, kam dem jetzt vor. Der ist sehr rund, sehr süß. Wirklich. Der ist auch jetzt wie so auf den Lippen, so wie so eine Zuckerschicht irgendwie. Mhm. So eine karamellisierte Zuckerschicht. Ja. So ein bisschen wie so ein Bonbon fast. Verrückt. Echt gut. Wenn man jetzt nochmal reinriecht, auch immer noch so ein bisschen das fruchtig-süße. Ja. Mm. Hinten raus, finde ich, kommt die Frucht auch nochmal so ein bisschen ja. Im Abgang kommt so ein bisschen die Sherry-Note nochmal kräftiger raus. So eine leichte, trockene, fruchtige Note. Und ist trotzdem immer noch wahnsinnig süß. Und sehr prägnant. Also ist immer noch voll da im Mund. So. Gerade echt die Frage, ist der immer noch so voll da, weil wir einfach so lange keinen Whisky mehr getrunken haben und nichts mehr so ganz krass. Also ist halt einfach viel Alkohol natürlich im Vergleich zu jetzt mal Wein. Also Wein habe ich zwischendurch schon mal irgendwie ein Glas, zwei getrunken. Aber weil Whisky ja einfach so viel Geschmacksträger Alkohol hat im Vergleich. Ja, stimmt. Aber nee, ich glaube, der ist auch schon so einfach saugut. Der ist schon sehr, sehr gut, klar. Aber so in der Intensität, so, ist so verrückt. Oh, der gefällt mir saugut. Mhm. Whisky ist schon lecker, so. Tatsächlich. Ja. Aber ich merke gerade auch wieder so, also ich habe zufällig gestern noch drüber nachgedacht, so trinke ich eigentlich mittlerweile einfach lieber Wein als Whisky. Ich weiß nicht so genau. Es sind auch einfach andere Sachen, ne? Es sind andere Geschmackserlebnisse, weil vom Wein trinkst du halt, kannst du halt auch einfach mehr trinken, weil weniger Alkohol drin ist und du wie ich, wir sind ja irgendwie nach einem Glas mittlerweile schon ziemlich fertig, schnell. Wir hatten Sportskanonen. Aber hallo. Es ist tatsächlich einfach eine andere Erfahrung. So ein bisschen für mich gerade. Im Vergleich zum Wein, wenn ich so dran denke, ich in letzter Zeit Wein getrunken habe. Ja, stimmt schon. Irgendwie. Ja, und ist halt auch so eine, ich sag mal, also in unserer, also oder in meiner Gesellschaft, in meinem Gesellschaftsbezug, in meinem Kreis, wo ich abends irgendwie mal Alkohol trinke, da wird halt eher eine Flasche Wein getrunken als eine Flasche Whisky. Ja, genau, so. Ja, so ein bisschen wollte ich ja drauf auch hinaus. Und da würde ich auch nicht denken, auch jetzt würde ich noch ein Whisky trinken. Also ging es auch doof. Irgendwie finde ich Whisky nicht ganz so gesellig aktuell. Aber früher war es ja immer anders. Da haben wir ja auch öfter irgendwie mal Musik-DVD abend und Whisky. Ja. Und da haben wir ja dann 2-3 Whisky probiert. Aber oder wir waren auf dem Whisky-Stammtisch. Aber irgendwie, ja. Ist Whisky für mich tatsächlich mittlerweile sowas im Podcast so als sehr, sehr, sehr bewusstes Probieren, trinken, genau, aber nicht so zum Nebenbei gesellig. Auch dann trinken wir jetzt nicht wie Bekloppte so unbewusst irgendwie einen Liter Wein in uns rein oder so. Nee. Aus dem Schoppeglas. Ja, aber so irgendwie. Ja, aber das ist bei mir halt auch komplett irgendwie ein bisschen anders geworden, weil ich halt auch abends in einer Geselligkeit sehr wenig Alkohol nur noch trinke. Ja. Das ist halt... Ja, klar. Hat sich halt leider alles so ein bisschen... Oder was heißt leider? Aber alles so ein bisschen verschoben. Nichtsdestotrotz ist das halt ganz schön, jetzt hier wieder mal so ein Whisky zu probieren im Podcast. Ja. Aber natürlich halt immer sehr unter diesem bewertenden Aspekt, was ja bei so einer geselligen Flasche Wein oder so eigentlich eher im Hintergrund ist. Ja, also oder zumindest am Anfang probierst du da vielleicht noch ein bisschen, weil du einfach Interesse dran hast, also wir beide ja irgendwie da dran, auch ein bisschen zu verkosten, sag ich mal, und zu schmecken, wonach schmeckt der, was da drin. Aber das lässt ja auch nach, wenn du halt dich unterhältst und nebenbei eben einen leckeren Wein trinkst. Der bleibt ja trotzdem lecker, auch wenn du nicht jeden Schluck bewusst irgendwie trinkst. Und das ist halt hier schon natürlich immer sehr bewertend und aufs kleinste Detail so aus. Gut, aber darum geht's ja auch bei einem Whisky-Podcast. Ja. Findest du jetzt noch irgendwie in dem Whisky was? Ich weiß, ich habe noch keinen zweiten Schluck genommen. Ich habe mich wieder in Rage geredet. Ich nipp einfach. Also ich habe halt immer noch diese Früchte, vielleicht auch noch so ein bisschen was Kirschiges. Ja. Kirsche, Pflaume, roter Apfel. Aber unheimlich gut. Also auch nichts irgendwie, was stört oder ist sehr rund und gefällig. Aber gut, das ist ja auch schon mal immer so ein bisschen gewesen, dass uns diese Sherry-gelagerten Whiskys immer ein bisschen mehr zusagen. Probiere ich auch nochmal. Ich habe jetzt im zweiten Schluck die Süße nicht mehr ganz so extrem wahrgenommen. Ein bisschen mehr so Holz. Holziger eher, ne? Also das Holz kam eher, also nicht holziger, aber so die das Holz, die Sherry-Noten zusammen mit den Holznoten so kamen noch mal stärker raus. Echt gut. Ist sehr gut, richtig, ja. Richtig gut. Gefällt mir jetzt auf den zweiten Schluck auch besser dahingehend, dass das vorher fast, das war vorher so an der Grenze zum zu süß. Ja, so ein bisschen pappig fast. Es war wirklich so ganz extrem, noch wirklich auf der Grenze. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, aber so finde ich ihn, also so wie ich ihn jetzt beim zweiten Schluck erlebt habe, noch einen Ticken, Ticken schöner. Der ist auf jeden Fall sehr schön, ja. Ja. Da freue ich mich sehr. Also der war sehr gut. Ja. Wirklich ein feiner Tropfen. Lecker. Lecker. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Ja, ist auch, ja, ich finde es ist halt einfach immer auch wieder so ein schöne, sich so mal mit Sinneswahrnehmung intensiver auseinanderzusetzen, ja. Weil bei Geschmack, man schmeckt halt oft Sachen, wenn man gerade was isst, natürlich schmeckt man dann immer was, aber so bewusst macht man das natürlich auch nicht immer, kann man ja auch nicht immer, ist ja auch nicht notwendig, aber ist halt auch schön, da nochmal so ganz bewusst so seine Geschmackswahrnehmung irgendwie abzutasten und ein bisschen ja zu versuchen, in Worte zu fassen. Apropos Geschmack. Ja. Ja, du warst ja auf großer Reise. Ich war auf großer Reise, ja. Genau. Hatte ich damals einen Podcast davon? Ich habe, glaube ich, noch gar nicht gebucht gehabt, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Ich meine, ich hätte Ende November gebucht. Ja, also ich, um dann kurz da den Hintergrund zu liefern, ich bin, ich habe Mitte Januar meine Masterarbeit abgegeben und bin dann Anfang Februar, genau vor einem Monat ungefähr, losgeflogen und war dann in Südkorea, in Seoul, eine Woche und danach noch eine Woche in Tokio, in Japan und dann noch 2 Tage ein bisschen außerhalb von Tokio, ein bisschen in der ländlicher, in der Natur, in Hakone. Und ja, habe wahnsinnig viel erlebt natürlich in 2,5 Wochen Reise. Ich war auch allein unterwegs. Ich hatte das eh mal vorher schon geplant. Dann hat es ja alles durch die gebrochene Hand und so verzögert. Und da war dann so der Zeitpunkt da, okay, da passt das noch rein und ich habe jetzt doch Bock, das unbedingt zu machen. Und dann, ja, bin ich einfach losgezogen und war allein unterwegs. War es auch das erste Mal, dass du so allein so weit weg warst, oder? Ja, ich war ja sonst auch nur einmal, ich war ja nur in New York bisher außerhalb von Europa. Ja. So weit war ich eh noch nie weg. Und ich bin auch noch nie alleine überhaupt, also ich kann mich nicht dran erinnern, alleine irgendwo überhaupt hingefahren zu sein, was jetzt nicht so mit dem Auto oder so gewesen wäre. Wirklich weggefahren alleine? Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, also die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Ja, einsam warst du ja wahrscheinlich nicht. Nee, also es ging tatsächlich. Ich hatte immer in Hostels mich einquartiert. Zwar auch immer im Einzelzimmer. Den in Anführungszeichen Luxus wollte ich mir schon gönnen. Ich wollte halt irgendwie nachts dann im Service meine Ruhe haben oder so. So ein bisschen da, das Problem war halt, dass sowohl in Seoul als auch dann in Tokio, das nicht so typische Hostels waren, sondern also wo du so, die waren nicht so übertrieben gesellig, die waren auch über mehrere Stockwerke, 5, 6 Stockwerke. In Seoul war auf jedem Stockwerk waren nur 3 Zimmer und da hatte ich zwar auch Frühstück, aber die haben das Frühstück immer auf so einen kleinen Tisch auf deinem Stockwerk gestellt. Und dann hast du halt geholt und hast in deinem Zimmer gegessen, weil das Zimmer schön war. Und ich hatte auch in Seoul Dusche und Bad für mich alleine auf dem Zimmer mit drin. Und ja, weil man hört ja normal immer so Hostel, dass man sich da irgendwie so in so Geselligkeitsräumen noch trifft. Ja, genau. Und das war weniger. Also in Seoul gab es sowas in dem Rahmen nicht so extrem überhaupt, so ein Treffpunkt, Geselligkeitsding oder Raum. In Tokio saßen da oft einzelne Leute und haben irgendwie was gegessen oder so. In der letzten Station, bei der letzten Station in Hakone, das war so richtiges Hostel. Da war ich halt leider nur 2 Tage, aber da war das halt mehr so. Die hatten halt auch wie so eine kleine Kneipe, also konntest auch hin, wenn du nicht jetzt im Hostel quartiert warst und die haben halt auch leckeres Essen gehabt da selbst und gekocht frisch und so und dann hast du halt an der Bar gesessen und hast irgendwie was gegessen oder was getrunken hast, mit den Leuten unterhalten, die da waren. Also ich habe mich da relativ lang mit einer Indonesierin unterhalten. Ja. An dem einen Abend irgendwie so 3 Stunden. Ja, aber vorher in Tokio und in Seoul war es halt eben mehr so, dass man irgendwie da, wo man halt hingegangen ist zum Essen oder was weiß ich, war da halt eben Leute getroffen hat und sich mit denen unterhalten. Also hast du schon irgendwie, warst nicht so in deiner Bubble, sondern hast schon irgendwie mal so ein bisschen Eindrücke von Einheimischen, sag ich mal, gekriegt. Ja, wobei auch in Seoul und in Tokio habe ich mich schon viel mit Leuten unterhalten, die halt auch irgendwie, also die jetzt in Zweifelsfall auch da gewohnt haben. Also ein Beispiel, ich war in Tokio einen Abend sehr, sehr lecker und schön Sushi essen. Und da habe ich mich sehr lang mit einem Pärchen aus Israel unterhalten, die aber in Tokio leben. Okay. Also auch 3 Stunden oder so ewig lang da gesessen und mit denen geredet, weil die einfach super nett und sympathisch waren. Und mit dem Sushi-Chef, der da gearbeitet hat, weil das wusste ich, hatte den ja vorher angeschrieben und der hat halt auch in San Francisco gelebt. Eine Zeit lang, der hat also auch gut Englisch gesprochen, dann habe ich mit dem noch mich unterhalten, immer wieder über das, was er so macht und so, also dass er da an der Theke gesessen und dass er zugeguckt, wie der Sushi gemacht hat. So wie man es kennt aus dem Film. Ja, das war wirklich ausgesprochen geil. Ja, und so hat man dann immer wieder irgendwie mit Leuten sich länger unterhalten irgendwo, auch mal mit Einheimischen oder Leuten, die irgendwo gearbeitet haben, in der Bar oder so. Ich meine, wenn du allein unterwegs bist und gehst irgendwo in eine Bar, setzt sich meistens ja erstmal ein Tresen und dann redest du halt mit dem Barkeeper oder so. Ja. Ne? Die fragen ja auch einfach, weil die wollen es ja auch im Zweifelsfall ihre Schicht ein bisschen interessanter gestalten. Und dann, ja, klar, und du bist ja auch mal so ein bisschen, ne? Wo kommt man her, wo waren die vielleicht schon mal in Europa oder auch in Deutschland? Überraschung, in Trier war noch keiner. Aber da sind noch dauernd Asiaten hier. Ja, genau. Ja, und ansonsten war halt immer die Möglichkeit, ich hatte ja da in beiden Ländern mobiles Internet quasi über so SIM-Karten, das kann man relativ günstig in beiden Ländern buchen sozusagen. Machst eine andere SIM-Karte rein, kannst dann über WhatsApp oder halt eben auch über Sprachanruf WhatsApp super einfach und eigentlich dauerhaft Kontakt auch nach Hause halten, so ein bisschen klar. Und wenn du allein unterwegs bist, nutze das natürlich auch einfach öfter mal, um so ein bisschen Eindrücke einfach so rüber zu schicken, Bilder oder so, oder einfach mal ein bisschen zu erzählen. Ja. Wie ist das so mittlerweile? Also, können die alle Englisch? Alle nicht unbedingt. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie gut sprechen die Englisch, ne? Also, und, tendenziell würde ich sagen, in Tokio haben sie ein bisschen besser Englisch gesprochen noch als in Seoul. Natürlich jeder, der irgendwo ist und dir irgendwas verkaufen möchte, der spricht auch so viel Englisch, um dir was verkaufen zu können. Ja, klar, gut, weil der ist auch drauf angewiesen. Das ist so ein bisschen die Frage. Klar, auch so Barkeeper und so sprechen halt, weil die einfach auch öfter Leute sehen, die irgendwie Touristen sind und da ein bisschen oft Englisch sprechen. Sonst kommt es halt drauf an. Also auch wenn du in Starbucks gehst, musst du im Zweifelsfall darfst du nicht zu europäisch oder so das Grande aussprechen, weil sonst wissen die überhaupt nicht, was das ist. Ah, Grande. Oder ist ganz komisch, ich weiß nicht. Ich muss manchmal so oft Grande sagen, bis dann, Also da hat nicht jeder fließend Englisch gesprochen oder so. Ist wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar wie hier. Vielleicht ein bisschen schlechter. Also wie in Frankreich. Ja, ich glaube, das ist einfach für die oft auch, also weil die Sprachen ja auch anders so. Ne? Ja, so ist wie schwierig. Ne? Mir das natürlich wahnsinnig. Ich habe ja so ein paar Brocken jeweils. Also guten Tag, tschüss, danke, bitte und so. Habe ich mir schon angewöhnt auf den Landessprachen. Und das war ja trotzdem auch, also das auszusprechen und sauber, also ist ja auch nicht einfach mal so möglich, weil die Lautbildung ja einfach im Zweifel unterschiedlich ist. Anders, ne? Ja, das, aber wie, dadurch, dass ich halt auch immer mobiles Internet hatte, dann muss man halt nicht nach dem Weg fragen oder so. Ja, so stimmt, du fragst halt wenig nach. Das hat Vor- und Nachteile, klar, du kommst nicht so schnell in Kontakt, aber gerade so meine Wahrnehmung, die Koreaner, also die Japaner sind so, wie man sich das vorstellt, sehr, sehr höflich, sehr hilfsbereit. Auch wenn du merkst, sie sprechen das Englisch jetzt nicht so gut, versuchen die wirklich alles, um dir irgendwie weiterzuhelfen, wenn du wirklich was brauchst. Die Koreaner haben zum Teil gerade irgendwie so ein 24-Stunden-Supermarkt oder so, wenn die gemerkt haben, okay, sprechen die sich mehr als 2 Wörter Koreanisch und die selber sprechen auch nicht mehr als 2 Wörter Englisch, dann haben die einfach gar nicht mehr mit mir gesprochen. Okay. Die sind auch wenn du so ein bisschen länger mit denen redest, auch herzlich und nett, aber auf den ersten Moment gerne mal so ein bisschen schroffer. Nicht so super höflich, also wie die Japaner eben. Das ist schon ein Unterschied. Also dann würdest du sagen, also so Unterschiede, Südkorea, Japan, wäre das so ein großer, oder? Ja, also hab ich auf jeden Fall so wahrgenommen. Also es hat mich so, in Trier haben die Leute ja auch gerne eher mal auf den ersten Blick nicht die allerfreundlichste, die allerfreundlichsten Eindruck oder so, den hast. Aber sind, wenn du die ein bisschen kennenlernst, oft sehr, sehr herzlich. Also das habe ich zumindest auch von Leuten gehört, die hier hingezogen sind und von woanders her kamen. Deswegen kam ich damit eigentlich, als ich das so ein bisschen gecheckt hatte in Korea. Die ersten 2 Tage war ein bisschen komisch. So. Ich bin halt erstmal einkaufen gegangen und dann hat die Frau einfach nicht mehr mit mir geredet, sondern okay. Da hast du gedacht, okay, dubios. Ja. Und als ich dann in Japan war, fand ich es teilweise sogar so ein bisschen anstrengend. Weil du merkst halt ganz stark, es hat so ein kulturelles Ding und dann denkst du mir mal, so ja. Halt aufgesetzt. Ne? Ja, es hat, wirkt ja. Halt manchmal auch so ein bisschen aufgesetzt. Für meine Begriffe so, ne? Gab's da nochmal einen Unterschied zwischen Tokio und dem ländlicheren Japan? Finde ich schwer zu sagen. Also man muss dazu sagen, so wahnsinnig ländlich ist das auch in Hakone nicht gewesen. Weil das liegt so 1,5 Stunden mit dem Zug südlich von Tokio. Und da fahren halt wahnsinnig viele Leute aus Tokio auch hin irgendwie. Also in der Nähe vom Berg Fuji. Und da sind halt ehemalige Vulkane und so Sachen. Und deswegen ist das schon noch sehr touristisch, aber eben mehr so in der Natur. Okay. Und deswegen, also da im Hostel waren, die haben halt auch alles schon besser Englisch gesprochen. Mit denen habe ich mich auch länger unterhalten. Die haben auch natürlich im Hostel gearbeitet, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Mhm. Es waren noch nicht alles Japaner. Ja, aber so der große Unterschied eigentlich nicht unbedingt. Okay. Also wenn ich war halt auch da irgendwie mal was essen oder so, die waren auch alle, oder ja, also Zugführer oder so, alle sehr, sehr höflich. Also es An so Zügen merkst du das ganz stark in Japan, gerade im Vergleich zu Deutschland. Also die machen das mit so einer Ernsthaftigkeit. Ne? Du bist nicht irgendwie Zugfahrer, weil du halt keinen anderen Job hast und schlappst als Schaffner durch den Zug, so wie man es manchmal bei der Deutschen Bahn den Eindruck hat. Sondern die machen das mit so einer richtigen Ernsthaftigkeit, die manchmal dann gerade, wenn du so einen europäischen Blick hast, schon so ein bisschen auch denkst, ja, du bist aber halt trotzdem nur Zugführer. Also nicht nur, aber ne, aber da ist so eine Ernsthaftigkeit. Alles wird irgendwie 3-mal geprüft und geguckt und alles wird sehr pünktlich. Also die Züge sind halt wahnsinnig pünktlich und immer geguckt und ja, sehr effizient, sehr schnell und sehr ernsthaft. Okay. Ja. Ist das auch so, ist so ein kulturelles Ding da, oder? Also die sind sehr dahinter bei allem. Ja, ja klar. Und das hat so, das hat deine Aufgabe, also natürlich, um das mal so ein bisschen salopp und runtergebrochen zu sagen, du bist halt, das ist deine Rolle in der Gesellschaft so, ne? Und das, also das ist ja gerade die Asiaten und so buddhistische und shintoistische Weltperspektiven sind ja nicht so stark individualistisch geprägt wie im Westen jetzt. Mhm. Also denkst du nicht, oh, ich bin nur der Schaffner, der hier durch den Zug läuft, sondern ich bin der dafür verantwortlich ist, dass der Zug pünktlich fährt und alle eine angenehme Reise haben und dass das funktioniert, dieser Teilbereich der Gesellschaft so ein Stück weit. Weißt du da, wie so lohnspiegelmäßig in Japan ist? Oder? Schwierig zu sagen. Das würde mich interessieren, ob da... Weil ich da ja auch, also... Klar, wenn du durch Tokio läufst, also auch so ein Unterschied zwischen Tokio und Seoul, ich fand Tokio wirkte sehr geschäftsmäßig und Seoul hat war so ein bisschen pulsierender, lebendiger, du hast halt auch da viel mehr so Märkte noch und Streetfood und so und in Tokio siehst du auch natürlich nur ein sehr eingeschränkter Eindruck von mir, aber du siehst halt ganz viele, diese Männer, es gibt ja diesen Begriff Salaryman, weil die japanische Wirtschaft oder diese in den Firmen wirst du bezahlt nach deiner Arbeitszeit, deswegen arbeiten die wahnsinnig viel in vielen Firmen und du wirst befördert nach Alter. Und deswegen also die japanische Wirtschaft stagniert ja irgendwie seit 15 Jahren oder so ungefähr. Und das liegt auch so ein bisschen dran, dass da wenig Kreativität da ist, weil wenn du versuchst, was anders zu machen oder kreativ zu sein und neue Ideen einzubringen, hast du ja immer das Risiko, dass du damit halt quasi scheiterst und dann irgendwie, ja, du wirst ja eh befördert durch dein Alter oder wie lange du in der Firma bist. Ja. Und die haben schon gerade in Tokio natürlich ein sehr hohes fand ich, hat so gewirkt, sehr hohes Lohnniveau. Und da stehen halt auch wahnsinnig viele so Bürotürme. Sehr, also da sticht auch wenig raus so an Wolkenkratzern, weil das ist halt ein, an vielen Stellen ein hoher Büroturm neben dem nächsten. Alle Leute laufen im Anzug rum oder so. Und du hast aber auch an jeder Ecke, nicht nur in einzelnen Vierteln, sondern gefühlt an jeder Ecke irgendwelche Luxusmode-Geschäfte und so. Ja. Und siehst halt sau viele Frauen auch, die einfach irgendwo super gut und teuer angezogen sind und da irgendwie rumlaufen und so ein bisschen der Eindruck, also irgendwie auf so einem hohen Niveau, aber irgendwo auch so ein bisschen, denkst du, ja, okay, krass, wirkt so sehr, wie soll man sagen, hat sehr festgefahren. Ja, so ein bisschen festgefahren, okay. Und so. Und auch so die Stadt, also ich meine, in Tokio hast du einfach weniger, weniger so Historisches, was halt dran liegt, dass historisch Kyoto in Japan natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung auch gespielt hat. Ja. Also nicht jetzt so alte Paläste oder so oder weniger. Und Tokio hat natürlich im Krieg auch relativ viel abbekommen, im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen hast du halt einfach ganz viel, was sehr ähnlich aussieht in der Stadt. Und, und so gleichförmig, so ein bisschen geplant halt. Und in Seoul hast du oft den Eindruck, der Aufstieg von Südkorea, der wirklich sehr, sehr rasant war, der war so schnell, dass sie manchmal gedacht haben, ja gut, die Straße machen wir jetzt nicht noch gerade oder hier tragen wir nicht noch irgendwie einen Hügel ab, da bauen wir irgendwie so drumrum, dann hast du Seitenstraßen, die sehr, ja, so ein bisschen hubbelig sind irgendwie und mitten in der Stadt halt, also Tokio wirkt sehr flach auch und Seoul wirkt sehr hügelig im Vergleich. Okay. Mag natürlich auch an der geografischen Lage jeweils liegen, aber es fällt wirklich irgendwie so ein bisschen auf. Ja, das, also tatsächlich hat mich deswegen Seoul auch so ein bisschen mehr abgeholt, sage ich mal. Also ist so ein bisschen, hat mehr Kante, so ein bisschen. Genau, da hast du mehr, woran du dich reibst. Und es war sehr, also es war in beiden Ländern sehr angenehm, irgendwie zu reisen. Du fühlst dich nie unsicher oder so, auch wenn du jetzt irgendwie nachts alleine irgendwo rumläufst, zu Fuß. Bin ja sehr viel auch zu Fuß gelaufen, auch abends. durchs Internet bist du natürlich, verläufst du dich jetzt auch nicht groß, super in den beiden Städten, waren es viele natürlich auf Englisch so, in den U-Bahnen und so, du kannst dich auch da gut orientieren, und ja, da hast halt ganz viele, ja, von diesen Convenience Stores, die 24 Stunden aufhaben, 7-Eleven und so, gibt's halt so paar Ketten, lässt du wirklich alle 150 Meter ungefähr, hast halt so Karten, die du aufladen kannst, um U-Bahn zu fahren und so, auch in beiden Ländern. Also sehr angenehm zum Reisen in den Städten einfach so. Ist irgendwie wenig, was anstrengend ist, gefühlt, oder was jetzt so an den äußeren Umständen an das Reisen anstrengender macht. Okay. Außer, dass du natürlich in einer ganz anderen Kultur bist, wenn du dich da nicht auskennst, fühlt sich trotzdem erstmal irgendwie ein bisschen fremd. Und das war auch in Seoul zuerst noch mal stärker, weil da einfach sehr, sehr wenige Touristen waren im Vergleich. Okay, ja, und du kamst halt von Europa wahrscheinlich. Genau, ja, also. Und als ich in Tokio war, hatte ich mich natürlich schon dran gewöhnt, da waren aber auch einfach viele Touristen. Also ich glaube, in den ersten zwei Tagen in Seoul habe ich weniger als 10 Leute gesehen, die jetzt eindeutig nicht asiatisch, sondern eher westlich aussahen. Und dann noch, obwohl Olympia da ja gerade war. Richtig, also ich habe auf dem Hinflug waren ein paar slowenische Eishockey-Fans mit dabei, aber die sind halt auch direkt weitergereist. So. Ja, und auch sonst von Olympia war jetzt in Seoul nicht so wahnsinnig viel okay. Mitzubekommen. Ja, war eigentlich relativ ruhig. So. Und kulinarisch gesehen, was hat dir denn besser gefallen? Südkorea oder Japan? Oder ist das schwer zu vergleichen? Oder was sind die Unterschiede? Um hier drei Fragen auf einmal zu stellen. Also ein großer Unterschied, gerade wenn du so unterwegs bist, viel rumläufst, ist, dass so in Seoul viel, viel mehr so Streetfood-Geschichten hast und unterwegs einfach mal irgendwas so aufschnappen kannst an einem Stand. Das hast du in Japan wenig oder in Tokio weniger. Ja, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also die Koreaner essen gern ein bisschen schärfer. Also Kimchi kennen ja die allermeisten so. Viel mit Kohl, wobei habe ich auch in Japan zum Teil relativ viel gesehen. Beide Küchen sehr viel Fleisch und sehr viel Fisch. Und wenn es eben nicht in der Menge ist, aber es ist fast immer irgendwas so dran mit Fleisch oder Fisch. Und wenn es nur eine Brühe ist oder so. Also eher weniger vegetarisch. Ja, ich glaube, dafür müsste man einfach noch mal länger irgendwie, um das abzusetzen. Ich habe halt alles irgendwie so einmal versucht abzukrasen, beziehungsweise je nachdem. Also in Seoul war es ja auch direkt an den ersten zwei Tagen, weil es terminlich nicht so anders ging, zweimal sehr, sehr lecker essen in Sternrestaurants, einmal mittags und dann eben am nächsten Tag abends. Das war spannend, weil da klar so klassisches, also weil da sehr klassisch koreanische Gerichte auf eben moderne Küche und auf Sterneküche getroffen sind, da echt interessante Sachen dabei waren. Also nur als Beispiel, am ersten Tag habe ich gab es ein Gericht, also Mingles heißt das Restaurant. Das war, glaube ich, auch das beste Essen, was ich hatte in dem Urlaub. So, es war einfach wirklich super toll und auch anders. Da war ein Gericht, zwar Abalone, das ist so eine Muschelart. Ja. Ja, und die war ganz dünn aufgeschnitten und lag auf so einem, ich will nicht sagen Block, aber so ganz wie so ein Block gelegter Kohl. Und da war drumherum Kohlsud. Also es war ein sehr kohllastiges Gericht eigentlich, aber wahnsinnig fein. So, das war, weil das eben anders war, also als wäre ich jetzt der super Experte für Sterneküche, aber anders als so ein europäischer Geschmack oder so ein europäisches Verständnis von Essen, weil es halt einfach ja sehr, sehr traditionell eben dieses Kohllastige, aber irgendwie trotzdem sehr fein und der Muschelgeschmack, es hat einfach wahnsinnig toll zusammengeschmeckt. Okay. So, das ist wirklich in Erinnerung geblieben, so ein Gericht. So Sachen, das fand ich immer interessant, wenn so klassisches, also in beiden Restaurants, auch am nächsten Tag im Yangshik, wenn die so die koreanischen Sachen quasi verknüpft haben mit dem so ein bisschen ausgefeiltere Kochtechniken zum Teil und so ein bisschen eleganteren oder feineren Geschmacksrichtung oder feiner abgeschmeckt. So. Was war denn das Ekligste, was du probiert hast? So jetzt, also egal ob gekauft oder zubereitet von jemand anderem. Also mit Wissen, ich habe, also war ja dann in Tokio einmal noch sehr, sehr fein Sushi essen. Also haben auch die das Specialist Israel, die haben halt auch gesagt, die wären schon öfter auch mal irgendwo bei den Top-Adressen Sushi essen oder so. Und das wäre wirklich auf einem vergleichbaren Level gewesen. Also ja, die waren auch zum ersten Mal da und der Mann hat es wirklich nicht mehr eingekriegt. Der war so, oh, so gut, keine Ahnung. Ja. Und das Sushi-Restaurant hat so funktioniert, dass du im Prinzip hast du nicht wirklich was bestellt, sondern bist halt hingegangen und der hast halt das bekommen, was der Chef der Daisuke, hieß der, auf dem Markt morgens gekauft hat und gekriegt hat. Mhm. Und dann gab es da auch, das habe ich dann nachher gegoogelt, so Fischmilch heißt das auf Englisch, Fischmilch auf Deutsch, glaube ich. Das ist im Prinzip der Samen von männlichen Fischen oder so das ganze Eingeweide, wo die Samen halt drin sind, keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie so, als würde man salopp gesagt so, wie heißt es, Silikon aus der Tube. Das sind so weißes, so wie so ein weißes Würstchen so. Und es war so ein bisschen warm gemacht und so. Und das hat eigentlich, also hat auch irgendwie so ein bisschen, war komisch von der Konsistenz. Wie gesagt, ich wusste da ja auch noch nicht genau, was war. Es hat andererseits sehr cremig geschmeckt, wie so ein bisschen mit Ei. Also gut, es hat auch viel Eiweiß, aber so einen sehr cremigen Geschmack gehabt. Aber irgendwie war die Konsistenz schon ein bisschen dubios so. nicht mega eklig oder so, oder dass ich jetzt da Brechreiz bekommen hätte oder so, klar, aber ich bin da ja auch irgendwie relativ unbedarft. Und dann gab es auch bei dem Sushi Seeigel noch, also Sushi mit Seeigel obendrauf, und das war einerseits interessant, weil das so eine, es hat so im Mund so ein Gefühl gehabt, ein bisschen glibberig, aber auch wie so ein kühlendes Gel. Dadurch war das so eine ganz andere Erfahrung als so klassisches Sushi mit irgendwie einem festeren Fisch oder so. Oder auch eben vorher mit diesem sehr fettigen Thunfisch, der auch eher schmilzt so im Mund so ein bisschen. Das war auch interessant, brauche ich aber auch nicht unbedingt nochmal in meinem Leben. So. Also das war ganz spannend, das mal probiert zu haben. Sonst, also ich habe jetzt in Korea keine lebendigen Tintenfische gegessen. Kriegt man ja da auch, wenn man das sucht. Ja. Und so, ich sag mal, was du so im Supermarkt kaufst, ist da so die Auswahl oder was ist da anders? Ist das wirklich so, dass alles in so bunten Verpackungen ist und nur so komisch mit das geht Geschmacksverstärker also, voll? Nee. In Da habe ich halt tatsächlich, in Korea war es halt einfacher, sich unterwegs irgendwas zu holen beim Streetfood-Markt oder so. Oder ja. Irgendwie so auch so ein Spieß mit auch Tintenfisch oder, keine Ahnung, so Reis, Reiscakes, also so Reiskuchen so länglich geformt mit so einer scharfen Soße irgendwie. Mhm. Und das war halt auch relativ günstig, sich so zu versorgen. In Tokio war ich mehr in diesen Convenience-Stores, gerade für unterwegs, und die haben schon ziemlich viel fertiges Essen, aber wenn man das mal so ein bisschen guckt, da ist eigentlich selten, also die sind nicht wie bei uns jetzt Fertigessen krass mit Zucker zugesetzt. Die sind halt fertig zubereitet, aber eben sehr natürlich belassen, sag ich jetzt mal. Okay. Ich habe relativ viel Onigiri gegessen. Das sind diese Reisdreiecke. Und die sind irgendwie so, also das ist quasi Reis, auch relativ wenig Gewürz, also nicht sonderlich salzig so. Ja. Und da ist drinnen irgendwie was gefüllt. Oft irgendwas mit Fisch, so ein bisschen Thunfisch mit Mayo oder so, oder auch kannst auch Fischrogen oder so, ganz unterschiedlich, ja. Nach der. Die sind halt relativ günstig. Die habe ich öfter gekauft und dann unterwegs so gefuttert. Obst ist halt relativ teuer. Wollte ich grad fragen, ja, wie gerade in Japan ist Obst. Fand ich sehr teuer, so 3 Äpfel für 4-5 Euro oder so, kommen schon mal bei rum. Ja gut, die wo kommen ja die her in Japan? Japan ist nicht so bekannt für seinen Obstanbau, oder? Also ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich genau. Aus Neuseeland, tatsächlich, oder? Ist Obst ja in Japan ein sehr beliebtes Geschenk. Also die haben, also so ein Gastgeschenk oder so. Die haben auch in... Also es gibt in Tokio sehr viele so Riesenkaufhäuser, Department Stores, die sind ein bisschen anders als bei uns hier der Kaufhof oder so, weil die haben A zum Beispiel, also A haben die gerne 11 Etagen und da sind eben unten 2 nur für Essen. Zum Teil zubereitetes Essen, aber auch einfach Lebensmittel und ganz viel Patisserie und Gebäck und so Kram. Und da kriegst du auch Obstkörbe, da ist dann drin eine Melone, 2 Orangen und eine Zitrone und eine Birne für umgerechnet 70 Euro. Geil. Das sieht dann auch perfekt aus, ist super ausgewählt und ne, ganz toll. Und das schmeckt auch gut. Also ich habe da kein Obst gegessen, wo ich gesagt habe, es schmeckt irgendwie langweilig oder so. Die kriegen ja voll den Aff, wenn die hier in den Supermarkt gehen. Äpfel waren super lecker, aber noch viel extremer, als man das bei uns so kennt, drauf geachtet, dass sie wirklich super schön aussehen. Ja. Und so, also das, was bei uns ja schon krass ist, im Supermarkt, dass du ja nur sehr ausgewähltes bekommst, zumindest wenn du mal in Spanien im Vergleich einfach auf den Markt gehst und da eben das kriegst, was nicht für einen Supermarkt in im Rest von Europa irgendwie ja exportiert wird. Ja, das war schon ganz interessant. Und dann natürlich, also Tokio ist allgemein verhältnismäßig teuer und auch ein gutes Stück teurer als Seoul in Bezug auf alles im Prinzip. Also sowohl U-Bahn als auch Unterkunft, Essen und so ist alles ein Stück teurer. ja, und dann sind auch so Sachen wie, also gut, so ein Ramen essen gehen, das ist schon im Rahmen. Nee, das hält es wirklich in Grenzen, aber zum Beispiel Sushi essen gehen, ist auch in Japan nicht teurer. Der Fisch ist halt teurer. Der Fisch ist halt besser, aber auch so, wenn jetzt, also du kannst auch dafür einen ähnlichen Preis wie hier so Fließband-Sushi essen gehen, klar, dann hast du auch da einen besseren Fisch wahrscheinlich, aber so, wenn du irgendwo hingehst, wo jemand dir wirklich Sushi zubereitet, ist das auch in Japan, oder zumindest in Tokio, teuer. Ja, ist ja trotzdem was Besonderes. Ja, ja, also ist jetzt auch nicht so, als würden die den ganzen Tag nur Sushi essen. und auch im Supermarkt, da hast du natürlich eine riesen Auswahl an frischem Fisch und so. Ja. Zwar auch oft abgepackt eben in so portionierten Größen so. Du hast zwar auch eine Fischtheke, aber du hast auch ganz viel so abgepackt im Prinzip. Ist aber auch nicht wahnsinnig günstig so. Mhm. Wie ist halt so mit Frühstück? Weil die haben ja nicht so diese Gebäcksachen wie wir, ne? Ja. In Tokio habe ich oft eben mir zum Frühstück, also habe auch irgendwann mal ein bisschen Brot und Käse gekauft, einfach weil ich so Lust drauf hatte. Ja. Aber da habe ich oft eben Obst noch gehabt, habe mir Bananen und Äpfel mitgenommen und habe mir dann meistens morgens irgendwie so Onigiri halt auch gekauft. Mhm. Das war oft so der Einstieg. Und in Seoul im Hostel hatte ich halt auch Frühstück mit dabei. Und da kommt man so ein bisschen aus, also gab es so eine Auswahl. Und das war, das war zum Teil so super krass süß, chemisches Gebäckmäßiges, das war nicht so geil. Oder du konntest halt Gimbap essen, das so ähnlich wie die Sushi-Rollen, die bisschen größeren, so die koreanische Version davon. Da ist halt viel Gemüse drin, so ein bisschen gestocktes Ei. Ja, das im Prinzip, also das habe ich dann als Frühstück gegessen, ja, quasi. Also hat dann immer irgendjemand, so genau, ja, es hat dann immer, wobei das so eine leicht süßliche Sojasauce auch mit dran gewesen, dadurch war es auch ein bisschen süßlich. Mhm. Ja, es war aber echt sau lecker. Es hat dann, glaube ich, auch einfach immer jemand von dem frisch, also diese waren noch nicht gekauft, so die waren, ne, hast du gesehen, die waren halt handgemacht, weil die einfach sehr unperfekt aussahen, sag ich mal. Okay. Ne, nicht industriell gefertigt. Das ist eigentlich ganz cool. So. War echt sau cool. Dass sie auch weniger Zucker dann wohl so haben, ne? Ja, wobei, also es gibt schon in beiden Ländern sehr viel frittierte Sachen. Ist auch krass, wo man denken wird, ja, die ernähren sich ja alle so gesund. Gerade in Korea wahnsinnig viel Kaffeeläden. Ketten, also Starbucks und noch fünf andere koreanische Läden, und zwar auch gefühlt alle 100 Meter ein. Also sie trinken wie bescheuert Kaffee. Gut, die sind ja auch so, die kommen ja gerade in diesem westlichen Ding so an, auch mit Schweine und Rindfleisch wohl so ein bisschen, ne? Also hört ja, man wobei ja immer. Rindfleisch ist schon sehr koreanisch. Ja. Koreaner essen schon relativ viel Rindfleisch. Der ist noch wahnsinnig viel frittiertes Hähnchen. Also Jack tatsächlich Ring. Ist das so ein Nationalgericht geworden, als dann Korea im Zuge des wirtschaftlichen Aufstiegs, so ab den 70er, 80er Jahren, als dann quasi der Wohlstand genug da war, um Öl zum Kochen zu benutzen viel oder zum Frittieren, ist da so ein Hype ausgebrochen quasi. Und das ist bis heute, dauert bis heute an. Es gibt in Südkorea mehr Filialen von Ketten, die frittiert Hähnchen anbieten, als auf im ganzen Rest der Welt, glaube ich. Okay. Ist aber auch geil, weil die frittieren, also die haben halt die frittieren einmal, quasi um das Fett aus der Hähnchenhaut rauszufrittieren. Dann haben die so eine ganz dünne Schicht drumrum. Ich weiß gar nicht, ob es ein Teig ist oder Mehl, aber wirklich jetzt nicht dick paniert, wie jetzt, keine Ahnung, Kentucky Fried Chicken oder so. Und dann frittieren die es nochmal und es schmeckt schon sehr lecker. Ist schon echt ganz geil. Ja. Krass. Also Sachen habe ich auch probiert. Ne? Es war jetzt nicht irgendwie nur da super teuer essen. Ich habe auch sowas probiert. Dann ja, musst du ja auch, wenn klar, du bist. Klar, ne? Kannst ja nicht. War so keine preisgünstige Angelegenheit, die ganze Reise. Aber so Sachen, Ramen natürlich in Tokio, sehr, sehr lecker. Hab aber auch einen guten Laden in der Nähe von meinem Hostel gehabt. Dann Okonomiyaki, das ist so eine Art Pfannkuchen, den du dir selber so brätst. Kommt ein bisschen drauf an, es gibt auch Läden, die braten die Ideen, aber das hat auch relativ wenig Teig, der ist zwar relativ dick, so 2 Zentimeter oder so, aber ganz viel Kohl drin, auch so frische Shrimps, ein bisschen das stelle ich mir unheimlich geil vor, was, irgendwie. Ja, das war schon ganz cool, nur dass du halt danach mega krass nachgerochen hast, als hättest du gekocht, weil da einfach da vor dir auf so einer, du hast halt so eine heiße Platte und brätst da so. Und dann hast du noch irgendwie Bacon draufgelegt und noch ein Ei und so Kram. Das war ganz cool. War halt lustig, weil es so ein bisschen Event war. Da habe ich in Korea noch Dumplings gegessen, also so gefüllte Teigtaschen. Ja. Auch sehr geil. In so einer Suppe waren die auch drin. War auch echt lecker. Sehr traditionell so. Tatsächlich, wenn man, weil ich allein unterwegs war, habe ich dann auch so ganz klassisch auf dem Boden gesessen. Die hatten auch normale Tische, aber gesagt, ah ja, hier allein, guckt so, ah, da hinten hat man noch einen Platz, ist okay, wenn du auf dem Boden sitzt. Ich so, ja, kein Ding. Naja, also wenn man nicht gewohnt ist und dann aufs Essen wartet, Knie, ist, gell, ja, Knie also oder Bein schläft ein oder so, je nachdem, wie du da drauf sitzt, war ganz, ganz interessant. Ganz lustige Erfahrung. Ja. Ach, lustig. Aber irgendwie. Viel erlebt, einfach so sonst ganz viel umgeschaut. In Seoul ganz viele, die haben halt noch im Gegensatz zu Tokio sehr viele so alte Paläste. In beiden Städten so buddhistische oder shintoistische Schreine und Klöster. Auch ganz spannend, weil es auch irgendwie gefühlt noch viel mehr genutzt wird als bei uns. Aber natürlich, da leben auch einfach mehr Menschen. Aber auch so, ja, das ist halt, du musst halt nicht da hingehen und dann jemandem ewig zuhören. Du gehst halt so lange in den Tempel und betest, wie du das für richtig hältst. Oder gehst zu einem Schrein von einem bestimmten Aspekt oder so oder einer bestimmten Gottheit und betest für was Bestimmtes. Das ist irgendwie gefühlt, war das so mehr in den Alltag eingebunden. Ja, als okay. Bei uns jetzt zum Beispiel so klassisch, man geht sonntags in die Kirche oder abends in die Kirche. So. Was ja auch wenig Leute noch machen, aber irgendwie, ja, man geht da eben mal so vorbei, so am Weg so ein bisschen. Ganz verrückt. Hallo Gott. Ja. Ja, war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Würdest du nochmal hinwollen? Auf jeden Fall. Ja. Also nach Seoul auf jeden Fall. Nach Japan auch, aber nicht zwangsweise nochmal nach Tokio. Da würde ich mir, glaube ich, eher mal so ein bisschen Kyoto oder Osaka angucken. Die sollen halt eben noch so ein bisschen mehr so traditionelle Sachen bieten können. Ja, aber nach Seoul will ich auf jeden Fall nochmal tatsächlich sogar in Anführungszeichen schnellstmöglich. Also es gibt noch ein paar andere Reiseziele, wo ich vorher mal hin will, weil ich da noch nie war, aber nach Seoul möchte ich auf jeden Fall nochmal. Du warst aber in Südkorea auch nur in Seoul. Ja, da würde ich im Zweifelsfall auch nochmal ein bisschen gucken, oder? Ja. Da muss man halt immer gucken, wie es dann sprachlich aussieht. So, ne? Aber das ist schon sehr geballt auch in Seoul, oder? Also ja, da lebt die Hälfte aller Südkoreaner. Also in dem Ballungsraum Seoul, dann gehört noch Incheon dazu und noch eine Stadt, so ein bisschen im Norden, aber diese ganze Metropolenregion, da leben 25 Millionen Leute. Und in der Metropolenregion Tokio, Yokohama leben 35 Millionen Menschen, glaube ich. Also halt riesig, ne? Klar, als Tourist bist du viel einfach im Zentrum unterwegs, so. Und auch die Zentren sind natürlich wahnsinnig groß. Auch da fährst du mal eine halbe Stunde von einer Seite zur anderen mit der U-Bahn oder so. Aber da ist ja noch wahnsinnig viel Ballungsraum außenrum ja, so klar. dran. Wo halt einfach Leute leben, ne? Aber das ist als Tourist dann nicht unbedingt immer so, so super spannend. Klar, aber ja, am Anfang war es in Seoul natürlich schon krass, so oh, so viele Menschen und keine Ahnung, aber das nimmt echt schnell ab. Irgendwann hast du dich dran gewöhnt. Ich bin aber auch so dieses, was man sich vorstellt, dass mal in eine U-Bahn reingedrückt wird in Tokio, ist mir jetzt auch nicht passiert. Also war schon mal, je nachdem, wann man gefahren ist, irgendwie klar, wenn du zu Hauptverkehrszeiten fährst, ist halt schon mal, war schon recht eng, so, war sehr vollgepackt U-Bahn, aber nicht, dass jetzt Leute da reingequetscht werden. Ach gut, die Japaner sind ja auch alle kleiner als du. Ja, ist halt so ein bisschen eine Frage, wie sich das verändern wird. Tokio hat ja 2020 die Olympischen Spiele. Deswegen werden die sicher auch noch die nächsten 2-3 Jahre oder haben jetzt auch schon wahrscheinlich die letzten Jahre da gebaut, ne? Gebaut und wahrscheinlich auch gerade so Sachen wie die U-Bahn-Netze und so nochmal ordentlich aufgedingst. Ich fand das U-Bahn-Netz in Seoul tatsächlich auch besser. Also weniger verwirrend. und irgendwie, ja, war sehr. Die haben halt tatsächlich in Seoul auch überall so, in Tokio auch an manchen Stationen, aber in Seoul wirklich an jeder Station so Plexiglas davor. Also kann keiner auf die Gleise springen oder fallen oder geschubst werden oder so. Krass. Ja. Und dann hält der Zug halt genau da und da geht dann eine Plexiglas-Tür auf und die Zugtür. Finde ich eigentlich eine gute Sache. So hilft tatsächlich auch damit irgendwie so, also hast halt weniger Geräusche, wenn ein Zug durchfährt, du hast halt weniger so Wind gedönsen, so wenn der Zug durchfährt. Ja gut, ich kann mir halt vorstellen, wenn der Bahnsteig da so voll steht, dass da keiner halt ja, runterfällt. Ja, und halt, ne? Klassen auch Kulturen, wo sich viele Leute irgendwie umbringen aus Stress oder keine Ahnung, sozialem Druck. Gibt doch, ist doch in Tokio auch dieser krasse Wald da, oder? Dieser Selbstmörderwald. Irgendwo in Japan, ja. Aber ich glaube, Korea ist tatsächlich dahingehend noch extremer. Also es sind beide Länder ziemlich extrem, was so Selbstmordraten angeht. Ja. Ja, nee, es war sehr, sehr, sehr geiler Trip. So hat sich voll gelohnt. Hast du jetzt Fernweh noch mehr? Ja, schon so ein bisschen. Wo würdest du denn gern hin? Was ist denn dein nächstes Reiseziel? Ich würde nochmal wahnsinnig gerne nach Skandinavien. Ja. Kanada wäre auch sehr interessant. Kanada und so Nordwesten der USA. Also Washington, Oregon. Ja. Da wächst guter Wein. Ja, da wächst guter Wein und da ist das, glaube ich, so für amerikanische Verhältnisse noch relativ entspannte und nicht so super amerikanische. Meinst du nicht, da wirst du mit einer automatischen Waffe. Ja, das ist, glaube ich, überall die Gefahr. Aber ist nicht so Südstaaten oder keine Ahnung. Also es würde mich tatsächlich interessieren, einfach so auch landschaftlich, so Nationalparks und so. Ja. Also ich würde tatsächlich gerne den nächsten Urlaub mehr in der Natur und so on the road gestalten, ist tatsächlich, das war das Einzige alleine, nach so 2 Wochen immer selber Ideen haben müssen, was mache ich heute noch so, anstatt einfach mal der Idee von jemand anderem zu folgen oder sozusagen, ja okay, mach mal das, was du gerade machen willst. Mhm. Das war so ein bisschen anstrengend auf Dauer. Okay. Weil man will natürlich die Tage auch nutzen, die man da ist, klar. Und dann. Ja, du, und bleibst dann nicht einen Tag. Weil ich manchmal auch einfach dann 3 Stunden von der einen Seite des Zentrums zum anderen gelaufen bin in Tokio. Und einfach mal gelaufen bin, so. Weil immer nur mit der U-Bahn fahren, dann siehst du ja auch nichts von der Stadt so. Ja, wenn du immer von Attraktion A nach B fährst oder keine Ahnung, von Punkt A nach B, bin eh viel gelaufen. Ich würde schon sagen, dass ich im Schnitt zwischen 10 und 15 Kilometer am Tag gelaufen bin. Ja. Weil ich oft eben morgens relativ früh aus dem Haus bin und oder so, manchmal dann auch erst um 11, aber ich bin dann auch erst um 11 Uhr abends wieder heimgekommen und bin halt ja viel durch die Gegend gelaufen. War sau cool. Cool. Und zwar tatsächlich noch kurz im Wetter. Zwar in beiden Städten sonnig, aber in Seoul waren es minus 6 Grad und eiskalter Wind. Es war richtig, richtig kalt. Zum Glück aber auch alles Schal und Handschuhe und so dabei. Aber man hat auch viel Fotos gemacht, weil allein muss man es irgendwie ein bisschen beschäftigen unterwegs, waren meine Hände irgendwann komplett rau. Und ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme mit rauer Haut an Händen, schon gar nicht. Na gut, so kalter aber dann Wind, so richtig kalter Wind, die waren so wirklich so offen. So offen rau, wie die erste Hautschicht schon so ab. Voll krass. War richtig heftig. Ja, und dann Kontrastprogramm in Tokio waren es an manchen Tagen 15 Grad Sonne. Da bin ich im T-Shirt mit einer kurzärmeligen Weste drüber rumgelaufen. Total verrückt. Das war auch kacke 20 zum Grad Packen, Unterschied. Ja, ja, tatsächlich. Das also ich habe das gar nicht so bewusst mit eingeplant, aber ich hatte zum Glück diese Weste noch mitgenommen, weil die hat mir in Japan sehr geholfen. Die hat halt so den ganzen Oberkörper, Brustbereich schön warm gehalten und den Wind nicht durchgelassen, aber die Arme waren halt nicht auch noch zu und dann war es ganz angenehm. Ja, aber Seoul war echt kalt. Richtig kalt. Ich würde auch nicht noch mal im Winter hinfahren. Einfach, weil ich beide Städte gerne auch mal irgendwie in einer anderen Jahreszeit erleben würde. Ja. Es war auch in Tokio in so Gärten. Das war auch ganz cool. Die Pflaumenbäume haben tatsächlich auch schon geblüht, ein bisschen. Aber ja, es wäre sicher noch mal schön, die einfach so im Herbst oder im Frühling zu sehen. Ich glaube, es sind richtig so die richtigen zum Jahreszeiten. Zum Kirschblütenfest. Genau. Ja, so viel dazu. Cool. Ich ganz viel erzählt. Ja, aber ist ja auch Sinn der Sache. Trotzdem nur in der Oberfläche gekratzt. Von dem, was ich erlebt habe, was nur in der Oberfläche gekratzt hat, was man in den Städten alles erleben kann. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Was auch im Katzen- oder im Kuschelcafé. Nee. Gibt's auch in beiden Städten tatsächlich. Ich glaube, in Seoul gibt's auch ein Waschbär-Café. Aber die darf man nicht streicheln und so, weil die sind Waschbären ja auch relativ aggressiv, glaube ich, wenn man denen zu nahe kommt. Und die laufen halt so oben rum und verrückt. Nee, sowas habe ich nicht gemacht. Tatsächlich. Na, vielleicht besser so. Ja, ist auch nicht so meine Welt, glaube ich. Waschbären und Katzen. Ja, oder so Maid-Cafés, wo so Cosplay, verkleidete Mädels bedienen, ist auch nicht meins. Weil schon irgendwie ein bisschen lustig ist. Also, was heißt lustig, aber, also, interessant wäre schon mal zu sehen. Ja. Schon. Wurdest du auch ganz viel so angestarrt, weil du so europäisch bist, oder? Also, ich habe es zumindest oder nicht so das, krass wahrgenommen. Oder ist das schon abgeflacht? Ich glaube, das ist auch, das gebietet, glaube ich, auch in beiden Ländern so ein bisschen. Die sind ja oft auch sehr schüchtern zurückhaltend, so. Ich glaube, das würden die nicht so offen zeigen, so. Okay. So wie hier auf der Straße irgendwie. Guck mal, Ausländer. Ich glaube, das ist kann schon sein, dass das passiert ist und ich einfach nicht mitgekriegt habe, weil ich so unterwegs war oder gerade irgendwie beim Laufen von A nach B und mal einen Podcast gehört habe und dann irgendwie über was anderes nachgedacht habe. Ja, so. Okay. Ja. Keine Japaner, Gruppe von also, Japanern. Tatsächlich glaube ich einfach, in Seoul hat man mich wahrscheinlich oft einfach für einen Amerikaner gehalten, weil die haben noch eine große Militärbasis in der Stadt. Ah, okay. Da gibt's auch ein Viertel, das ist schon sehr amerikanisch. Da laufen viele Amis rum. Okay. Itaewon, da sind auch wahnsinnig viele Sportgeschäfte. Da war es an einem Tag, das fand ich aber auch ein bisschen nervig, so. Also, ja. Weil dann war ich halt in Korea und dann habe ich um mich rum ständig Amerikaner gehört, mit ihrem breiten amerikanischen Akzent da rumgedingst haben. Ja. Lustig. Lustig. Naja. Naja. Da würde ich sagen, machen wir das Reisbällchen zu. Ja. Oder möchtest du noch was sagen? Nee, ich habe jetzt so viel geredet. Ja. Ich wollte auch viel wissen. Ja, ist ja auch gut. Ist auch gut so. Ja. Ja, dann machen wir das Reisbällchen zu. Ja. Legen den Thunfisch auf das Sushi Tablett. Kipp ein bisschen Sojasauce drüber. Nee. Nee, da darf du hast keine Sojasauce in der Hand. Wenn du so Sushi essen gehst, streicht der Meister die richtige Menge mit so einem Pinsel drauf. Geil. Da machst du halt nichts mehr. Also außer der essen. Reibt den Wasabi auf frisch, nimmt mit dem Stäbchen die richtige Menge, drückt den irgendwie auch in den Reis quasi unter den Fisch und dann streicht der Sojasauce drüber. Oder zum Teil halt auch nur Salz. Also war zum Beispiel auch eins mit Flunder, da war nur Salz drauf. Wow. Flunder. Delicious. Gut. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in einer unbestimmten Zeit wieder. Ja, genau. Das ist voll geil. Jetzt müssen sie immer warten und ihren Podcatcher mysteriös gucken. Und verrückt. Mysteriös. Ja, ja. Die Leute, die jetzt seit 5 Monaten ununterbrochen immer alle 10 Minuten F5 gedrückt haben, um zu gucken, ob unsere neue Folge jetzt kommt. Ja. Alles klar. Ja. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Und alle, die jetzt noch zuhören, sind wirklich treu Fans, glaube ich, nach der langen Pause. Wir geben uns trotzdem Mühe, das wieder regelmäßiger zu machen als alle 5 Monate. Ich glaube, das sollten wir vielleicht alle hinkriegen. 4,5. Sorry. Ja. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.